Ja? Okay. Tim, alles Gute und geh zu einem Therapeuten, wirklich. Okay. Alles Liebe. Tschüss. Danke ich dir, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Michael Jansen. Und morgen heißt unser Thema, das würde niemand von mir denken. Also ich möchte mit Leuten reden, die ein großes oder kleines Geheimnis mit sich herumtragen. Vielleicht schon sehr lange mit sich herumtragen und es mir erzählen wollen morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr mich erreichen unter der bekannten Telefonnummer. Um 1 sind wir da im Radio und im WDR Fernsehen, bei Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Bis morgen. Macht's gut, schlaft gut. Ciao. Zwei Uhr. Senderfreies Berlin. Nachrichten. SPD und Grüne haben im Streit um den Rentenbeitrag eine Einigung erzielt. Wie SPD-Generalsekretär Scholz und Grünen-Parteichef Kuhn nach dem Koalitionsgespräch am späten Abend mitteilten, soll der Beitrag zur Rentenversicherung von 19,1 auf 19,5% angehoben werden. Damit konnten sich die Grünen nicht mit ihrer Forderung durchsetzen, den Anstieg auf 19,3% zu begrenzen. Außerdem wurde die Einrichtung einer Kommission nach dem Muster der Hartz-Kommission vereinbart. Sie soll bis Herbst kommenden Jahres die Grundzüge einer Renten- und Gesundheitsreform ausarbeiten. Ziel sei die Senkung der Lohnnebenkosten, sagte Kuhn. SPD und Grüne verständigten sich auf